Buchstabensuppe, Lösung. Der andere Buchstabe in der ersten Reihe ist ein E. Der andere Buchstabe in der zweiten Reihe ist ein I. Der andere Buchstabe in der dritten Reihe ist ein S. Die Buchstaben ergeben das Lösungswort Eis.